Lektion 3. Übung K. A. Das ist ja gar nicht gemacht. Warum macht ihr das denn nicht? Macht es doch bitte. B. Das ist ja gar nicht vereinbart. Warum vereinbart ihr es denn nicht? Vereinbart es doch bitte. C. Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Warum schließt ihr es denn nicht ab? Schließt es doch bitte ab. D. Das ist ja gar nicht aktualisiert. Warum aktualisiert ihr es denn nicht? Aktualisiert es doch bitte. E. Das ist ja gar nicht bearbeitet. Warum bearbeitet ihr es denn nicht? Bearbeitet es doch bitte. F. Das ist ja gar nicht vorbereitet. Warum bereitet ihr es denn nicht vor? Bereitet es doch bitte vor. G. Das ist ja gar nicht angepinnt. Warum pinnt ihr es denn nicht an? Pinnt es doch bitte an. Danke.